Ja, ihr Lieben, beim Thema Karies kommen wir natürlich nicht um das große Thema Ernährung herum. Also, das möchte ich jetzt zum Anlass nehmen, hier im Member-Bereich auch nochmal, ja, ganz genau über gewisse Dinge zu sprechen, die aus meiner Perspektive extrem wichtig sind, wenn es um eine zahngesunde Ernährung geht. Und der ein oder andere von euch, der kennt ja vielleicht auch schon mein E-Book zur zahngesunden Ernährung. Also es gibt natürlich kleine E-Books über die Smoothies und die veganen Süßigkeiten, aber das Hauptbuch ist ja Zauberhafte Rezepte für gesunde Zähne. Da geht es um den Säure-Basen-Haushalt. Und das ist eben eine ganz wichtige Stütze der zahngesunden Ernährung. Und ich kann hier an dieser Stelle schon mal eins noch verraten. Es kommt in diesem Jahr ein gebundenes Buch. Ich bin gerade dabei, mit den Verlagen zu verhandeln. Also das gibt ein gebundenes Buch über die zahngesunde Ernährung. Also da gehe ich noch mal einen Schritt tiefer als in diesem E-Book Zauberhafte Rezepte für gesunde Zähne. Also freut euch, da kommt auf jeden Fall noch etwas, was ihr sozusagen in die Hand nehmen könnt und dort eben nicht nur Informationen erhaltet, sondern eben auch Anleitungen und Rezepte. Aber ich möchte hier, wie gesagt, in diesem Video auch schon einige der wichtigsten Säulen der zahngesunden Ernährung nochmal thematisieren. Und wichtig ist, wie gesagt, der Säure-Basen-Haushalt. Der ist deshalb so wichtig, weil unser Speichel normalerweise im optimalen Bereich zwischen 7 und 7,4 liegt und nur in diesem Bereich optimale Regenerationsfunktion übernehmen kann. Und ist unser Speichel eben durch unsere schlechte Industrieernährung nicht mehr im optimalen pH-Wertbereich, dann haben wir ja im Grunde ja schon die Basis geschaffen für alle Zahnerkrankungen, nicht nur Karies, auch die Parodontitis gehört dazu. Und das ist etwas, was die meisten Leute gar nicht so verstehen. Die denken immer, naja, es ist der Zucker und dann lasse ich halt mal den Zucker weg und dann passiert es nicht mehr mit der Karies. Aber so einfach ist es eben nicht. Der Zucker ist natürlich eine Hauptursache für die Übersäuerung, ganz klar. Und Zucker sollte sowieso nicht in der Form in unseren täglichen Ernährungsplan einfließen, wie es momentan ist, bei den meisten, sage ich mal, weil Zucker einfach auch von der Industrie in viele Produkte hineingepackt wird, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Und insofern ist die zweite Säule der zahngesunden Ernährung auch schon eigentlich ja, selbsterklärend, wenn ihr das wisst, dass die Industrie gewisse Dinge in die Nahrungsmittel hineinpackt, dann ist der einzige Weg, um die Kontrolle wieder zu gewinnen, die Nahrungsmittel selber herstellen. Ja? Das heißt, frisch kochen. Und viele erschrecken im ersten Moment immer und sagen, oh Gott, ich habe doch gar keine Zeit, frisch zu kochen. Wie soll ich das denn machen? Und ich kann euch sagen, wenn man mal wieder, ja, sich damit beschäftigt hat. Und also bei mir war das eben auch so. Ich bin auch jahrelang als berufstätige Frau und Mutter von 4 Kindern in diesem Programm gewesen, dass ich gar keine Zeit habe zu kochen. Dann habe ich vorgekocht, eingefroren oder auch mal wirklich Tüten geöffnet und auch mal eine Soße aus der Tüte habe ich gemacht oder ich habe auch Pudding aus der Tüte gemacht. Ich habe natürlich auch lernen dürfen. Ja, also das, was ich heute lehre und weitergebe und was ich auch selber lebe mit meiner Familie, das war nicht immer so. Ja, sondern ich durfte auch teilweise schmerzhafte Erfahrungen erstmal sammeln, um zu verstehen, Mensch, also es ist wirklich so krass, dass wir wirklich wieder beginnen müssen, die Verantwortung zu übernehmen und uns ganz klar für uns zu entscheiden und auszusortieren, welche Zeitfresser eliminiere ich dafür, dass ich mehr Zeit zum Kochen habe. Ja? Das ist nämlich auch Also wir haben viele Zeitfresser in unserem Tagesablauf, die uns Zeit wegnehmen, und wenn wir die einfach wegschneiden, weil das sind Dinge, die wir nicht wirklich brauchen, also Fernsehen gucken, Filme gucken am Abend, das ist so ein Ritual, was viele Familien tun. Wenn man das mal wegschneidet, dann hat man wieder Zeit, Dinge zu tun, ja? Oder ja, ewig lange irgendwie am Computer zu sitzen. Natürlich müssen die Dinge gemacht werden, die gemacht werden müssen, aber oftmals sitzt man ja auch da und surft irgendwo rum und guckt sich dies an und das an und verliert sich mit der Zeit, und dann merkt man auf einmal, Mensch, es ist eine Stunde vergangen und in der Stunde hätte man schon kochen können. Und wenn man einfach ein bisschen die Denkweise verändert, bewusster wird und eben auch ganz klar sich für sich entscheidet, für sich, aber natürlich auch für die eigene Familie und für die Gesundheit der Familie, dann fällt es eigentlich relativ leicht, so einen Wandel zu ermöglichen, ja, und nur wenn wir frisch das Essen zubereiten und vor allem auch aus meiner Perspektive selber zubereiten, dann haben wir die Kontrolle darüber, was drin ist. Wir haben die Kontrolle darüber, was wir einkaufen. Ist es Bio-Qualität? Ist es saisonal? Ist es vielleicht vom Bauern, wo ich genau weiß, wie der anbaut? Sind das vielleicht alte Sorten, noch Obstsorten zum Beispiel? Ist auch sehr wichtig, weil in diesen ganzen genmanipulierten Obst- und Gemüsesorten viele Dinge nicht mehr enthalten sind, die eigentlich drin sein sollten. Also man hat einfach die Kontrolle darüber, welche Qualität führe ich meinem Körper zu, denn nur die beste Qualität kann dafür sorgen, dass natürlich auch Regeneration stattfinden kann. Und Regeneration ist die Basis von Heilung. Und die kann auch im Mund stattfinden. Und wenn wir den Säurebasenhaushalt ausgleichen, entweder über unsere Ernährung oder zum Beispiel über unsere basische Zahnpflege, also auch Zahnpflege kann durchaus übersäuernd sein. Ja, also da denken auch viele Leute nicht dran. Aber wenn ich wieder auf natürliche Produkte zurückgreife, und deshalb habe ich ja auch mit Lebenskraft pur eben diese ganzen Zahnpflegeprodukte entwickelt, damit Menschen die Möglichkeit haben, eben auch solche Dinge zu bekommen, ohne sie selber mischen zu müssen. Aber das nur nebenbei. Es geht ja jetzt um die Ernährung. Das heißt, wir haben die Säule: frisch kochen, selber kochen und schauen, wo kommen die Nahrungsmittel her. Dann ist eine ganz wichtige Säule eben Nährstoffreichtum. Ja? Nicht alles, was ich auch Bio kaufe, ist immer optimal mit Nährstoffen gefüllt. Das ist leider die heutige Zeit. Die Böden sind teilweise ausgelaugt, und haben nicht mehr den Mineralienreichtum, den sie mal hatten. Aber, und das ist die gute Nachricht, es gibt zuhauf und es gibt kostenlos vor allem so viele, ja, Lebensmittel frei verfügbar. Und ich spreche hier von Wildgrün, aber auch zum Beispiel von solchen Dingen wie Beeren, wilden Beeren, von Pilzen, aber auch von Baumblättern. Ja? Das sind alles Dinge, die man essen kann in der Natur, die wild wachsen, die auf einem Boden wachsen, der nicht von uns Menschen manipuliert wurde, ja? Und entsprechend noch nährstoffreicher ist als die Ackerböden, auf denen kultiviert angebaut wird. Das heißt, das Wissen zu erweitern um essbare Pflanzen in der Natur, die wirklich kostenlos zur Verfügung stehen. Also wenn man mal einmal das Bewusstsein öffnet und eben auch das Wissen hat, was ist denn alles in meinem Umfeld essbar, dann sieht man auf einmal, in welcher Fülle wir leben. Es gibt so vieles, was viel, viel besser ist als das, was wir im Supermarkt kaufen. Und wenn wir diese Säulen im Grunde schon beachten, dann haben wir sehr, sehr, sehr viel getan für die Zahngesundheit. Und wenn wir dann anfangen, mal nochmal darüber nachzudenken, ob denn wirklich der weiße Zucker noch überhaupt Platz in dieser Ernährung hat, dann beantwortet sich das von selber sehr, sehr schnell. Also die Lust auf weißen Zucker, die vergeht sehr schnell, wenn man sich gesund ernährt. Es ist wirklich so, dass wenn wir uns nährstoffreich ernähren, dann verlieren wir den Süßhunger. Also auch wenn zum Beispiel solche Dinge, gerade über Wildgrün, kommen solche Dinge wie Bitterstoffe auch wieder in unsere Ernährung zurück. Und das ist so wichtig. Bitterstoffe sind extrem wichtig, vor allem für die Entgiftungsorgane. Aber die Lebensmittelindustrie hat die Bitterstoffe rausgezüchtet aus vielen, vielen Nahrungsmitteln, die ursprünglich mal Bitterstoffe enthalten haben. Und das macht dann letztendlich dieses veränderte Essverhalten und dieses Verlangen nach diesem übermäßigen Süß in der Ernährung. Das verschwindet. Und dann ist noch eine ganz wichtige Sache, dass man versucht mal zu beobachten, wie man die Nahrungsmittel zu sich nimmt. Also sehr häufig werden Nahrungsmittel extrahiert. Es werden Anteile aus der gesamten Frucht, aus dem gesamten Gemüse herausgezogen und genutzt. Aber die Natur denkt sich ja etwas dabei, eine Frucht oder ein Gemüse so anzubieten, wie sie es anbietet. Weil genau in dieser optimalen Komposition das Lebensmittel am besten von uns aufgespalten und verdaut und verwertet werden kann. Wenn wir nun aber immer nur Extrakte von irgendeinem Lebensmittel zu uns nehmen, dann wird das in der Regel sehr viel schlechter verarbeitet und verdaut, verstoffwechselt als das ursprüngliche Lebensmittel. Und dann haben wir solche Sachen, dass die Verdauung sehr viel länger dauert. Ja? Also wir behindern sozusagen die Arbeit, die Verdauungsarbeit dadurch, was wir zu uns nehmen. Und es entstehen Ablagerungen in unseren Organen, im Darm, aber auch in Gefäßen. Und das führt dann letztendlich dazu, dass auch viele Nährstoffe gar nicht mehr so richtig aufgenommen werden können, weil überall irgendwelcher Kleister sich drüber legt an die Innenwände von gewissen Strukturen. Und da ist zum Beispiel, möchte ich gerne inspirieren, dazu mal hinzugucken, mal eine Frucht, ein Gemüse komplett auch zu nutzen. Zum Beispiel, wenn man Säfte presst, nicht den Apfelkern herauszunehmen, ja, auch ruhig den Stängel dran zu lassen und die Kerne drin zu lassen und den kompletten Apfel auszupressen. Oder auch wenn man Smoothies macht, den kompletten Apfel rein. Ja. Alle Strukturen, auch die Schale, nicht, also was viele Mütter auch machen, ihren Kindern die Äpfelchen schälen. Da sitzen so viele wichtige Nährstoffe in der Schale, unter der Schale, die wir dann wegnehmen. Ja? Und da einfach auch ein bisschen bewusster zu werden. Es gibt so wahnsinnig viele Ernährungsrichtungen inzwischen, die die Menschen wirklich verwirren können. Und ich möchte auch gar nicht sagen, wie genau die Ernährung am besten ist. Ich habe für mich natürlich eine Ernährungsvariante gefunden, die mir sehr gut tut und auch vielen anderen Menschen. Aber ich bin davon abgekommen, dogmatische Vorgaben zu machen, sondern ich inspiriere gerne. Ich sage, das und das und das sind Stützsäulen, aber was ihr individuell um diese Stützsäulen herumbaut, das müsst ihr auch ein Stück weit alle selber erfahren, erspüren. Jeder Mensch ist anders, jeder braucht was anderes, jeder steht an einer anderen Stelle in seiner individuellen Entwicklung. Und manche Menschen brauchen auch noch Fleisch, andere brauchen vielleicht auch noch mehr Getreide, Kohlenhydrate, solche Dinge. Und andere sind schon auf dem Weg, dass sie sagen, das brauche ich gar nicht mehr. Weil in pflanzlichen Produkten eigentlich alles drin ist, was wir brauchen. Ja, eigentlich. Wir werden nur immer nicht immer, sondern teilweise oder wurden vor allem in der Vergangenheit aus meiner Perspektive fehlinformiert. Und es sind solche Ideen entstanden über die letzten, sagen wir, 5, 6, 7 Generationen, dass gewisse Dinge einfach zum Essen oder zum Leben dazugehören. Aber es gibt zahlreiche Untersuchungen inzwischen, die das auch, also das Gegenteil belegen. Also wir wissen heute zum Beispiel, dass hoher Fleischkonsum, wie er heute betrieben wird, so wurde der vor 50 Jahren eben auch noch nicht betrieben wie heute. Also es hat sich dramatisch verändert, weil das Fleisch auch so billig geworden ist und weil auch das, die Fleischbeschaffung so einfach geworden ist. Früher musste man dazu noch das Tier schlachten, ausnehmen und deshalb gab es dann vielleicht nur sonntags einen Braten. Ja? Und unter der Woche lebte man ohnehin vegetarisch. Ja? Das wird immer so getan, als wären wir hier in Deutschland auch immer täglich Fleischesser gewesen. Nein, das war nicht so. Bei meiner Großmutter noch war das so, da gab es den Sonntagsbraten und das war was Besonderes, worauf man sich gefreut hat. Und heute ist es so, dass von morgens bis abends irgendein Fleischprodukt auf dem Tisch liegt. Ja, morgens beginnt man mit irgendeiner Wurst auf dem Brot und endet den Abend vielleicht auch nochmal mit Wurstbrot. Und zwischendrin hat man noch ein Fleischgericht gegessen. Also da vielleicht nochmal bewusst zu gucken, muss das alles sein? Denn Fleisch übersäuert den Körper. Und wir wissen heute, dass viele Zivilisationserkrankungen vom Krebs über arthritische Veränderungen, aber auch Sachen, die die Arterien verkalken, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eben korrelieren mit einem hohen Fleischkonsum, ja? Weil dadurch der Körper eben übersäuert wird. Und eine Übersäuerung ist auch immer die Basis, auf der eine Entzündung entstehen kann. Also chronische Entzündungen sind auch immer durch eine Übersäuerung, werden die unterhalten und unterstützt. Und sobald man davon wegkommt und den Säurebasenhaushalt ausgleicht, und den gleicht man nun mal aus, am einfachsten mit einer pflanzlichen Ernährung, dann verändern sich viele Dinge. Ja, ich habe gerade wieder so ein Beispiel im Bekanntenkreis gehabt, eine Freundin, die eben seit Jahren sieht, wie ich meine Ernährung verändert habe und immer gesagt hat, ich könnte das nie. Sie hat aus einem Leidensdruck heraus, aus Schmerzen in den Gelenken, mal eine Woche lang vegan gelebt und hat nach dieser einen Woche schon gesagt, das ist unglaublich, ich habe seit dem dritten Tag, das war so eine Challenge, seit dem dritten Tag keine Schmerzen mehr beim Aufstehen. Und ich hatte sonst seit Jahren Schmerzen. Und das sind eben auch Erfahrungsberichte von Orthopäden, die eben auch mit ihren Patienten solche Ernährungsumstellungen gemacht haben, die auch berichtet haben, man kann Patienten, die jahrelang auch teilweise unter Cortisontherapie standen, teilweise komplett wegkriegen vom Cortison oder die Cortisongabe drastisch reduzieren durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Aber das möchte ich hier nur am Rande erwähnen. Das ist noch keine Aufforderung für jeden, das umzusetzen. Aber es ist vielleicht eine Inspiration und vielleicht irgendwann, so wie bei meiner Freundin zum Beispiel, die hat immer wieder gesehen und gehört, wie wir leben und hat immer gesagt, ich kann es nicht. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt da, wo sie gesagt hat, ich probiere es und hat sich selbst überzeugt. Und so muss es eigentlich laufen, dass man selber merkt, okay, es tut mir gut und dann bleibe ich dabei. Dinge funktionieren nicht, wenn man sie nur theoretisch übernimmt. Man muss sie wirklich erspüren und dann kann man sie auch, dann kann man dabei bleiben. Wichtig hier ist nur an dieser Stelle, für die zahngesunde Ernährung ist extrem wichtig der Säurebasenhaushalt, eben auch die Zuckerfreiheit natürlich. Die nährstoffreiche Ernährung über wild wachsende Pflanzen zum Beispiel auch, sehr, sehr wichtig. Was habe ich noch gesagt? Säurebasenhaushalt, jetzt habe ich mich selber durcheinander gebracht. Zuckerfreiheit, frisch kochen, genau. Das ist bei mir schon so normal, dass ich mir überlegen muss, was war es denn? Frisch zubereiten und eben auch die Quellen kennen, aus denen man die Nahrungsmittel bekommt. Und wenn es geht, eben auch die Zutaten nicht auseinanderbrechen. Also zum Beispiel, wenn Reis gegessen wird, bitte nicht den weißen Reis, sondern wenn, dann bitte den braunen Reis. Da ist noch die Hülle mit den Nährstoffen drumherum. Ja? Also da auch gucken, Vollkorn und nicht das Weißmehl, das Extrahierte, wo nichts mehr drin ist. Ja? Und auch wenn ihr noch nicht vegan lebt und wenn ihr noch Milch trinkt zum Beispiel, die Milch, die ihr da trinkt, das ist nicht mehr Milch. Das ist ein industrielles Produkt, was aussieht wie Milch, aber was da am Ende drin ist, ist schon lange keine Milch mehr. Ja? Da sind auch so viele Zusätze drin, ja, die den Geschmack beeinflussen. Insofern denkt vielleicht nochmal drüber nach, was ist das denn da, was ich trinke? Ist das wirklich voller Nährstoffe? Ist das frisch? Wie lange ist das verpackt? Wie viele Konservierungsstoffe sind da reingepackt worden, damit es haltbar gemacht werden kann oder konnte? Das sind ganz wichtige Aspekte, die alle einen Einfluss auf die Zahngesundheit haben. Denn es gibt nicht nur die Karies-Theorie, die besagt, dass Zucker Säure macht, also dass die Bakterien aus dem Zucker Säure produzieren und dann eben den Zahn entmineralisieren, sondern es gibt ja auch die alternative Karies-Theorie von Steinman und Leonora. Das waren zwei Wissenschaftler von der Loma Linda University in Los Angeles. Und die haben eben festgestellt, dass der Zahn von innen ernährt wird. Und nur wenn er nährstoffreich ernährt wird, dann kann er einen sogenannten Dentin Fluid Flow durch die Dentin Tubuli an die Oberfläche des Zahnschmelzes transportieren. Und dieses Dentin Fluid schützt den Zahn von außen gegen Karies. Und dieses System, was sehr, sehr komplex ist, also das habe ich jetzt nur mal ganz grob strukturiert angegeben jetzt, dieses System ist anfällig und funktioniert eben nicht mehr, wenn wenig Nährstoffe angeliefert werden oder wenn Stress vorliegt. Also wenn wir essen unter Stress, dann kehrt sich das System um und wird zu etwas Zerstörerischem. Also dann geht der Fluid Flow nicht von innen nach außen, sondern es ist so wie ein Sogeffekt, dass von außen aller Dreck, der dann eben im Mund ist, die Bakterien, die Abfallprodukte, die Toxine, der Zucker, das wird alles nach innen gezogen und zerstört den Zahn von innen. Also insofern, auch wissenschaftlich kann man sehr deutlich machen, dass eine gesunde Ernährung extrem wichtig ist für die Zahngesundheit. Das hat auch schon in den 30er Jahren der Dr. Weston Bryce, ein englischer Zahnarzt, herausgefunden, der bei vielen Naturvölkern war und geforscht hat und festgestellt hat, die Menschen, die sich noch naturbelassen ernähren, die haben keine Karies, keine Parodontitis und keine Zahn- und Kieferfehlstellungen. Also das, finde ich, ist doch schon Antwort genug auf das, was wir heute haben. Wir haben Zivilisationserkrankungen in einem Maße, in dem das noch nie so sichtbar war. Und wir fragen uns immer wieder, woran das liegt. Es ist aus meiner Sicht ganz eindeutig, es ist unsere Lebensweise, die uns krank macht. Ja? Und wenn wir beginnen, das wieder zu verändern, wenn wir da bewusster werden, dann haben wir schon wirklich ja, ganz, ganz viel bewegt. Und natürlich ist Karies nicht nur etwas, was auf körperlicher Ebene entsteht, sondern auch auf Körper-, Geist- und Seelenebene, auf drei Ebenen. Und die körperliche Ebene hat ein Drittel, die geistige ein Drittel und die seelische ein Drittel. Und wir müssen natürlich alle drei Ebenen in der Balance halten und natürlich auch neben der Ernährung und neben der Zahnpflege auch immer gucken, welcher Aspekt steckt dahinter und diesen Aspekt aufdecken, auflösen und dann kann wieder die Energie fließen und dann kann auch Heilung entstehen. Ja? Also, was noch ganz wichtig ist bei der Ernährung, alle Menschen, die vielleicht auch noch nicht so weit sind, dass sie sagen, ich brauche gar kein Süß mehr in meiner Ernährung. Klar, im Obst hat man einen gewissen Zuckeranteil, das ist auch in Ordnung, weil in der ganzen Frucht angeboten sind natürlich auch Enzyme und andere Inhaltsstoffe drin, die dazu beitragen, dass so ein Obst so verstoffwechselt wird, dass es eben nicht übersäuert. Ja? Also das muss man eben auch immer im Hintergrund behalten. Und die Leute, die eben noch so ein bisschen alles süßen möchten, die können gerne auf Xylit zurückgreifen. Xylit ist ja ein natürlich vorkommender Zuckerersatzstoff. Und das Xylit kann man nutzen, um eben Speisen zu süßen oder Getränke zu süßen. Dann ist es sozusagen ein Ersatz für den Zucker. Es ist schon besser als Zucker, weil es die Kariesbakterien nicht mehr ernährt, aber es ist noch nicht so kariesprotektiv, wie es wird, wenn es angeboten wird über die Pflegeprodukte oder über sowas wie Zahnkristalle, die dann 10 Minuten im Mund bleiben, sich 10 Minuten auflösen und dann, das ist wissenschaftlich auch erwiesen in einer Studie, dass der Peak der Wirkung von Xylit erst nach 10 bis 11 Minuten eintritt und dann eben wirkt, und zwar in der Art und Weise, dass Kariesbakterien aktiv reduziert werden in der Mundhöhle. Und wenn die weg sind, dann kann eben auch keine Karies mehr entstehen. Das ist wirklich ein Geschenk der Natur, das Xylit, das eben auch in nicht nur in Holz, aus dem es gewonnen wird, sondern auch in Früchten enthalten ist, in Erdbeeren zum Beispiel. Aber auch unser Körper produziert Xylit, synthetisiert Xylit, also synthetisiert Xylit in der Leber. Also ihr seht, ja, die Natur ist einfach wundervoll und sie hat alles im Grunde zur Verfügung gestellt, was wir brauchen, um gesund zu werden. Und das Prinzip ist im Grunde eigentlich nur zu schauen, was hat die Natur vorgesehen und sich dessen wieder ein Stück weit zurück zu besinnen und es in den Tagesablauf zu integrieren. Und ich weiß, das sind Argumente, die ich immer wieder höre, natürlich ist es heute schwierig in der Art und Weise, wie wir leben, ja, wie wir arbeiten müssen, wie wir in den Tagesablauf eingebunden sind. Das ist nicht immer so einfach. Aber ich sage immer, wo ein Wille, da ein Weg. Und jeder wird für sich, wenn es ihm wichtig ist oder ihr wichtig ist, einen Weg finden. Das weiß ich einfach. Weil auch ich mit meinen, ja, jetzt schon über 52 Jahren Lebenserfahrung immer wieder an Punkten war, wo ich dachte, nein, das kriege ich nicht hin und wie soll ich das machen? Und dann, wenn es mir wirklich wichtig war, habe ich einen Weg gefunden. Und dann hatte ich die Kraft, es durchzuhalten und umzusetzen. Und genau dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr wisst, wenn es wichtig ist, dann wird es einen Weg für euch geben. Also, ich hoffe, hier waren wieder einige Inspirationen da, auch wenn sich viele Dinge immer wiederholen. Natürlich, klar, das Rad wird nicht immer wieder neu erfunden, aber ja, es ist doch immer so. Also so geht es mir, wenn ich Dinge höre von verschiedenen Leuten. Ich nehme immer wieder ein bisschen was mit, was doch nochmal ein bisschen anders ist. So. Tschüss.